Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 30. Lamech wird König. Und siehe weiter. Da nun der Lamech solches verübt hatte in dem Walde an seinen Brüdern, an Tartahas roten Spitze, so kehrte er froh zurück nach Hanoch und ließ sagen und bekannt machen allem Volke in und um Hanoch und so auch den 10 Städten und deren Umgebungen, was da widerfahren ist, den tollkühnen Brüdern Joret und seinem Züchtlinge heil wurde, worüber sich entsetzte ganz Hanoch samt den 10 Städten und außer denselben alles Volk. Da traten die Vernünftigsten und auch etwas mehr Verständigen aus den Städten und all dem Volke, bei 3000 an der Zahl, ohne ihre Weiber und Kinder, die da zu Hause blieben, zusammen. Und so verfügte sich dann dieses kleine Heer von Männern gegen Hanoch zu Lamech, da einer für alle das Wort führte und sprach: Wo ist dieser Wald, da solches geschehen ist dem jungen Könige und seinem weisen Bruder Joret? Und lass uns aufsuchen die Stelle des Gräuels, um vielleicht auch noch zu finden einige traurige Überreste oder doch vielleicht noch sonstige Spuren, die uns überzeugen sollen von der Wahrheit solcher Botschaft, damit wir da selbst aufrichtig beweinen können ein so großes Unglück und hernach aufsuchen die Hyänen, die haben wird eine gewiss noch blutige Schnauze, damit wir sie erwürgen und erschlagen, mit unseren Keulen und Steinen schleudern, ihr ganzes Geschlecht als schuldige Sühnung für Joret und Heil. Ja, sprach der Lamech, ihr habt einen rechten Entschluss gefasst. Ich als nun euer rechtmäßiger König, Klammer auf, eigentlich kann oder veraltet König, Klammer zu, werde selbst in eurer Mitte ein Gleiches tun, und mein erster Diener, Tartaha, soll unser Wegweiser sein, samt seinen vollbewaffneten Gesellen. Und siehe, es gefiel dem Volke der schnelle, wohlfällige Entschluss Lamechs, und sie sagten: Seht, seht und hört. Hu, hu, ho, ra. Das heißt, es lebt noch ein rechter König. Auch er ist weise und sei unser König. Und darauf erhoben sich alle und gingen geleitet von Lamech nach dem Tiger- und Hyänenwalde und fanden daselbst auch bald die noch mit Blut befleckte Gräuelstätte und trauerten und weinten daselbst und klaubten die zerstreuten Kleiderreste zur traurigen Verehrung zusammen. Und als sie nun daselbst verrichteten ihr eitles Trauerwerk und gesammelt hatten die wertlosen Reliquien Jorets und Heils, da verließen sie die Gräuelstätte und zogen voll bitteren Ingrims waldeinwärts in Rotten, je eine zu 100, in kleinen Entfernungen von 30 ausgestreckten Händen, zu suchen die verruchte Hyäne. Und siehe, es wollte sich nicht auch nur ein einziges Tier, viel weniger irgendeine Hyäne zeigen. So sagten sie: Die verruchte Bestie hat sich gewiss geflüchtet auf die Berge. Mut hat auch noch nie ein Sterblicher gewagt, seit Kain den Fuß zu setzen auf einen Berg. So wollen wir nun zum ersten Male die Bahn brechen, denn wir haben gute Ursache dazu. Und kein Gott ist imstande zu missbilligen diesen Schritt, da wir gerechte Sache haben gegen diese verruchten, gefräßigen Bestien. Daher noch einmal Mut, und sollen wir alle zugrunde gehen. Und siehe, Lamech aber antwortete darauf: Eure Stimme ist mein Wille und euch zum Gebote. Daher gehet und tut, wie es euch gemahnt, ich aber will hier an Tartahas Spitze euer Harren und ein aufmerksames Auge haben auf irgendeine eurem starken Hiebe entflohene Bestie aller Bestien. Da waren damit zufrieden die 3000 und gingen ungewohnten, zögernden Schrittes und getrauten kaum, sich umzusehen, aus Schwindel im Angesichte ihrer erstiegenen Höhen und zurückgelegten Tiefen. Und siehe, 3 Tage lang suchten sie die Hyäne, und es wollte sich ihnen aber auch nicht eine zeigen. Da wurden sie es überdrüssig und hieben mit ihren Keulen an eine ihnen das weitere Fortschreiten verhindernde, mehr denn 12 Klafter hohe und ganz wandsteilige Steinwand, und fluchten den Wäldern und den Bergen, die da seien eine Wohnung alles Ungetüms, und forderten Rechenschaft von den Bäumen, Felsen und Steinwänden, und spützten auf die Erde die Schande ihrer Blutleckerei und verfluchten sie bis in den Grund und fluchten der Sonne, dass sie geleuchtet habe zu solcher Gräueltat, und so auch allen Sternen und dem Monde, die da haben zusehen können einer solchen unerhörten Verruchtheit. Und einer von ihnen aber war der größte und stärkste und hieß Meduhet, das heißt der Stärkste. Dieser wandte sich um und richtete eine kurze, aber sehr passende Rede an die grimm entbrannte Menge und sagte: Was soll da werden mit diesem Unsinn? Seht, eure Keulen zerschlaget und zersplittert ihr an dieser toten, harten, unbesiegbaren Wand und machen schlüpfrig den Rückweg mit eurem Geifer. So wir nun heimkehren werden, und es treten uns da Hyänen, Tiger, Löwen, Bären und große Schlangen in den Weg. Denkt, wie ihr euch verteidigen werdet. Hat der alte Gott uns schon hier ein unbesiegbares Ziel unserer blinden, fruchtlosen Rache gestellt? Wie leicht kann er noch ein viel fürchterlicheres stellen auf den Rückwege? Daher bedenket, dass mit dem Alten nicht gut streiten ist, da er sogar Bäume und Steine lebendig machen könnte, so er der Tiere zu wenig hätte, dass sie uns erschlügen und töteten allesamt unserer Torheit und unseres Ungehorsams wegen, da wir betreteten haben die Berge gegen das strengste Gebot Kains, Hanochs und Pharax, des Weisesten und Gerechtesten. Und wer weiß es, ob nicht etwa über dieser Wand höhere Wesen wohnen, wovon noch immer eine schwache Kunde ist im Volke, denn umsonst sind diese Berge nicht da, und würde vielleicht nur ein solches Wesen unserer ansichtig, was ist dann unsere Mückenzahl gegen einen solchen Riesen Gottes? Daher lasst uns bescheiden umkehren am Tage noch, damit wir nicht zugrunde gehen unter dem Fluche der Nacht, die uns schon von jeher ein großer Feind wie der Tag eine Plage, jedoch nicht gerade auch verbunden mit so großen Gefahren gleich der Nacht. Daher tun wir alle nach diesem wohlerwogenen Rate. Amen. Und siehe, als nun diese Rede sie zur Besinnung gebracht hatte und sie sich darauf ermahnt hatten und den Rückweg antreten wollten, da wurde Meduhit ansichtig eines großen Mannes, stehend auf einem Vorsprunge der Steinwand. Und der Mann war Seth, ein Sohn Adams und Stellvertreter Abels, der später mit Adam und Eva ins gelobte Land zu ziehen von mir durch den Bruderengel Abel die Weisung bekam und dort die Berge zu bewohnen im fernen Angesichte des einstigen Paradieses, wovon ich später noch etwas ausführlicher sprechen werde. Und siehe, dieser Seth redete sie mit fester Stimme an, da er noch einer war, dem die Sprache aller Geschöpfe nicht fremd geworden ist, und sprach: Ihr rauen und Gott gänzlich vergessen habenen Kinder Kains, des Brudermörders, welche gerechte Strafe Gottes, meines und Adams, der noch lebt, Vaters, wie aller seiner Kinder, die auf den Höhen wohnen, hat euch hierher eurem Untergange in die starken Arme geführt, o ihr Schlangenbrut! Wie seht ihr aus? Ob ihr Hyänenspeise saget, was ihr wollt, hier an dieser heiligen Stätte, Was sucht ihr hier an dem euch so strenge verbotenen Orte? Weichet von hier und fallet allesamt in den Rachen der euch angedrohten Strafe, nämlich in den todbringenden Rachen, dem ihr nicht entgehen werdet, oder diese Steinwand wird euch begraben auf ewig. Und siehe, da fiel Meduhet auf die Knie nieder und schrie überlaut um Erbarmung und Gnade. Seht aber, da er nur Worte redete aus mir, so wurde er auch umso erfüllter von meiner Liebe und ließ sich bald erweichen von Meduhets Klagestimme und sagte: Meduhet, du allein darfst emporschauen zu mir, zu der großen Nähe Gottes, da du abhieltest deine Brüder von großer, mutwilliger Bosheit vor den allsehenden Augen Gottes. Daher sollst du wissen allein, wo und wer diese gefräßige Hyäne ist. Siehe, diese tausendfache Hyäne ist in der Tiefe geblieben, an der Schlangenzungenspitze der Rotte Tartahas, und heißt Lamech. Dass von euch ja keiner es wage, Hand an ihn zu legen. Wehe dem 77-mal, der sich vergreifen würde an ihm, da ein solcher dann vorgreifen würde der Zeit Gottes, welches aber wäre das Schrecklichste, da dann ein solcher zerstören würde das Band der göttlichen Liebe und lösen dadurch den breiten, unermesslichen Gürtel der schärfsten Gerichte der Gottheit, welche große Feuersäulen über die ganze Erde stürzen würde und so im Feuer zerstören würde die ganze Welt. Und nun erhebe dich mit deiner Rotte und zieht im Frieden heim und seht nicht dahin gegen Hanoch, sondern auf euch und auf Gott, der da ist, ein getreuer Retter derer, die auf ihn schauen alle Zeit, in der Lust sowohl als auch in der Not. Amen. Und siehe, da wurde Seth ganz Licht, sie aber erschraken und flohen aus seinem Angesichte über Stock und Stein und erreichten so noch die Ebene vor Untergang der Sonne und um die Mitte der Nacht auch ihre Wohnungen, welche 10 Stunden Weges von den Bergen entfernt waren. Ende dieses Kapitels.